Halleluja. Halleluja. Und das ist ein Strom, der fließt. Halleluja. Direkt aus dem Thron vom Vater und aus dem Thron von Jesus. Und er fließt heute Abend hier. Oh, Halleluja. Du musst dich nur in den Strom begeben. Halleluja, wenn du noch nicht drin bist. Geh einfach rein und lass dich tränken von dem Strom. Lass dich tränken. Weißt du, es ist das Wasser des Lebens. Es ist das Wasser des Lebens. Es bringt Leben. Und zwar Leben in Fülle. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Und zwar Leben im Überfluss. Und dieser Strom, der seit einigen Wochen fließt, ist der Strom des Lebens. Und es geht alles um diesen Strom. Halleluja. Und da ist die Vaterliebe in dem Strom ganz stark. Halleluja. Alles ist in diesem Strom des Lebens. Und alles geht darum, dass du in dem Strom des Lebens bist, dass wir in dem Strom des Lebens sind, dass wir uns nicht durch irgendetwas vom Strom des Lebens abschneiden lassen. Halleluja. Weil aller Kampf letztlich geht um den Strom. Und es heißt, das Wasser des Stromes ist klar wie Kristall. Und dein Geist sehnt sich nach einem Strom, der klar ist wie Kristall, der rein ist. Dein Geist will sich nicht mit einem verdreckten Strom zufrieden geben. Kein Geist, eigentlich von keinem im Leib Christi. Halleluja. Und wir hier sind entschieden, auf jeden Fall, und ich glaube noch viele andere, wir wollen diesen klaren, reinen Strom. Dieser klare, reine Strom, der macht gesund. Und der bringt nur Leben. Und er ist da für dich. Halleluja. Und er ist da für mich und er ist da für uns. Also nimm und trink. Und trink und trink. Es ist real. Dieses Wasser ist real. Und es ist zum Trinken da. Es ist zum Trinken da. Es ist zum Trinken da. Gott sagt wirklich, trink doch. Trink doch. Steh nicht daneben und sag, ach nett, sieht dieser Strom aus. Sondern spring rein, sag ich trinke. Weil wenn wir davon trinken, bekommen wir plötzlich klare Sicht. Und der Nebel geht weg. Oh, ich glaube, das ist auch wenn du gemerkt hast, die letzte Zeit irgendwie sind deine Augen nicht mehr so klar. Und es ist wie so ein Schleier manchmal. Gott möchte das jetzt gerade wegnehmen. Und er nimmt diesen Schleier weg. Trink, trink einfach. Oder wenn du auch innerlich irgendwie nicht so klar sehen konntest, Gott sagt wirklich, trink von meinem Strom. Trink von meinem klaren, reinen Strom. Der geht direkt aus vom Vater und vom Sohn. Und da ist nichts Schädliches drin, da sind keine Keime drin, da ist nichts Komisches drin. Brauchst keinen Filter. Sondern er ist rein und er geht in dein Inneres und es ist der Strom des Heiligen Geistes und er ist in dir und dein Geist braucht diesen Strom und deine Seele braucht diesen Strom und dein Körper braucht diesen Strom. Es wird alles gesund. Dein Geist, ja, er ist schon gesund. Deine Seele wird gesund in diesem Strom. Und dein Körper, er wird gesund. Er wird gesund in diesem Strom. Brauchst dich nur ihm überlassen. Und er macht glücklich. Im Psalm heißt es doch, der Strom Gottes macht die Stadt Gottes glücklich, fein glücklich, ne? Oder so. Fein lustig, genau. Er macht dich fein lustig. Das heißt, du wirst genießbar für deine Umwelt. Das passiert auch mit dem Strom. wir werden genießbar. Halleluja. Für uns selber und füreinander. Halleluja. Weil dieser Strom, der nimmt alles weg. Also diesen weisen Geist, von dem wir es am Sonntag gehört haben, oh, der spült es alles weg. All diese komischen Verprägungen und komischen Sachen, die nimmt er einfach weg. Dieser Strom, der spült alles weg. Gerade jetzt. Lass ihn einfach spülen. Lass dich einfach mal so durchspülen. Oh, von seinem Strom. Einfach alles wegspülen. Was war, was dich irgendwie belastet. Der nimmt auch, weißt du, jede Sorge weg. Halleluja. Und jede Last, Belastung, was du noch dachtest, hier und da. Der Strom, der nimmt es weg. Der nimmt es einfach weg. Halleluja. Du weißt, es wird alles gut, weil ich bin im Strom. Es wird alles gut, weil du bist im Strom. Gott kümmert sich um dich. Und du wirst fein lustig. Oh ja, schwimmen, weißt du, schwimmen, schwimmen. Wir sind geboren, wirklich zu schwimmen in diesem Strom. Das ist unser Leben, das ist unser eigentliches, ja, Umfeld, Lebens, unser eigentlicher Lebensraum ist der Strom Gottes. Halleluja. Und nicht mal, ja, mal Sonntag jetzt bei der Ausgießung und jetzt auch mal Dienstagabend, sondern immer. Ich meine, wir brauchen diese besonderen Zeiten, um das zu lernen, uns dauerhaft darin aufzuhalten. Aber er möchte, dass wir das zum Lebensstil machen, dass wir immer in dem Strom sind. Oh, danke, Herr, dass du uns lehrst, da immer drin zu sein, nicht rauszukommen, sondern den Strom überall hinzubringen, wo wir hingehen. Halleluja, die Welt darf nicht den Strom aus uns wieder rausbringen oder zum Stoppen bringen. Wir gehen nicht in die Welt und plötzlich stoppt der Strom. Nein, sondern wo wir hingehen, kommt der Strom mit und bringt Lösung. Oi, bringt Lösung in die Welt und bringt seine Liebe. Bringt die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters. Bringt es überall hin. Halleluja, danke, Herr. Oh, danke. Danke, Vater. Danke. Halleluja. Vielleicht sieht noch jemand, was in diesem Strom ist oder was da Gott gerade macht. Wenn du das siehst, dann sag es weiter hier am Mikrofon. Ich sehe noch Gold in diesem Strom. Und ich sehe Versorgung, das Versorgung, weißt du, in diesem Strom ist Versorgung. Nimm dir das. Das Versorgung mit allem, was du brauchst. Überreich. Halleluja, sein Gold ist da drin. Was siehst du, was ist in dem Strom, was Gott tut? Ich habe ganz viele, so Funkeln gesehen, so ganz herrliches Funkeln. Und da ist viel Neues, was der Papa uns schenken möchte durch den Strom. So kommt viel Neues hervor. Ja, nimm das im Geist, sag das Neues für mich aus dem Strom. Halleluja. Ich habe gesehen, dass da so Reinigung drin ist für unsere Herzen, für die ganze Partikel unseres Herzens. Wirklich eine Reinigung, dass wir die sind, die reinen Herzen sind und dann auch Gott schauen können. Ja, ich war an ein Bild erinnert, das ich neulich hatte. Das kam jetzt gerade vorher wieder. Das war so ein Becken. Ich glaube, ich war in dem Becken. Ja, das war so lehmig und feucht. Also, und in der Mitte war so eine Installation praktisch für einen Brunnen oder Springbrunnen praktisch. Es war aber leer. Und dann habe ich gesehen, also jedes so ein Becken hat ja irgendwie, oder Teich, hat ja praktisch auch so eine Zufuhr. Und da habe ich diese Zufuhr gesehen, also das Flussbett, ein kleines Flussbett. Und da kam dann dieser Strom Gottes. Und der war, ich würde sagen, wie flüssiges Silber, so durchsichtig. Ich glaube, Quecksilber ist so silbern und flüssig, durchsichtig, weiß ich nicht. Genau, und was genau drin ist, das möchte ich gerade immer mehr erfahren, werden wir auch alle erfahren. Aber was mir klar war, ist, das Becken ist dazu da, dass es voll ist. Und diese Installation, die auch in uns angelegt ist, die kann nur sprudeln, wenn das Wasser drin ist, wenn der Strom eingelaufen ist. Ja, Amen. Halleluja, also bei uns ist Wasser drin. Sag mal, bei mir ist Wasser drin. Mein Becken ist gefüllt. Ich bin gefüllt. Mit dem Wasser des Lebens. Ich bin gefüllt. Ich sitze nicht auf dem Trockenen. Halleluja. Und auch nicht in einer Pfütze, sondern wir sitzen im Strom und schwimmen im Strom. Lassen uns treiben vom Strom. Halleluja. Oh, danke. Ich sah so verschiedene Noten aus dem Strom kommen. Und die Noten stehen für einen neuen Sound, und zwar auch in deinem Leben im Alltag. Dieser Lobpreis, der von hier ausgeht, der wird zunehmen und wird mächtig werden. Und im Alltag bei dir, unter der Dusche, im Bett, unter der Decke, beim Kochen, im Keller, überall wird dieser Lobpreis entstehen. Und Gott wird dir einen neuen Sound in diesem Strom geben, wenn du da hineintauchst. Weil der Lobpreis ist ein Wohlgeruch Gottes. Und es wird Neues hervorkommen und Neues fließen in diesem Strom. Und dann sah ich plötzlich Heilungen hervorkommen, die noch nie da waren. Aber auch Heilungen, wo auf einmal so ein Rollstuhl durch die Gegend flog, wo die Krücken wegflogen und wo verschiedene Wunder einfach passierten. Und ich musste an diesen Raum denken, den der Georg mal hatte, diesen Anästhesieraum. Und ich glaube, dass Gott durch diesen Lobpreis auch im Alltag durch dich ein Wunder tun möchte. Amen. Halleluja, der Sound Gottes, ja, er kommt immer stärker hervor. Halleluja. Hat noch jemand was? Halleluja. Ich sah Jesus hier und er hat von seinen Händen floss Wasser, Ströme, genau hierher. Also es war ganz seltsam, weil ich da ganze Ketten und Türen von Gefängnissen, also die sind ja aus Stahl, Eisen, was auch immer, und die sind da geschwommen. Also da war dann ein Teil, wo die Strömung so stark war, dass alles weggewischt worden ist durch das Wasser, aber eben geschwommen. Also die konnten sich nicht halten. Amen. Ja, Halleluja. Nimmst du das in Anspruch? Kein Gefängnis, keine Gefängnistür, keine Kette hat irgendein, ja, Anrecht noch, ein Bleiberecht, sondern es schwimmt alles, wird alles von dem Strom weggenommen und wir sind frei. Sag mal, ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei durch dich, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Amen. Wir sind frei. Sag mal zu deinem Nachbarn nochmal, du bist frei. Halleluja. Frei. Frei. frei von ihm. Halleluja. Und jetzt wollen wir das Wort noch weiter hören. Halleluja. Halleluja. Yes. Amen. Wuhu. Nicht zu früh klatschen, ne? Hast du schon mal eine Verstopfung gehabt zu Hause? Wir hatten letztes Jahr, war unsere Badewanne verstopft. Und ich habe wirklich alles versucht, ja, also mit Bümbel, mit allen möglichen Chemikalien reingetan. Und ich habe einen Roland angerufen, was kann man noch machen, ja. Ja, da hat er gesagt, wenn du alte Rohre hast, dann musst du vorsichtig sein. Ja, das Einzige mit der Spirale. Und dann habe ich Spirale durch und plötzlich hing das Ding fest. Es ging weder vor noch zurück. Ja, das ist nicht so lustig, ne? Nicht so lustig, ja. Ja, und dann, wenn du alles immer selber schaffen willst, ist es dann schwierig, einen Handwerker zu holen. Aber manchmal bleibt dir nichts anderes übrig, als einen Klempner zu bestellen, ja. Und das Ende von dem Lied war, dass wir ein nagelneues Bad gekriegt haben. Also die Rohre waren so alt, das musste man alles neu machen. Es war eigentlich perfekt, ne? Das ist, also, ich will das sagen, selbst wenn du irgendwelche Sachen nicht kannst, ja, und dann den Klempner bestellst, wird alles neu, ja. Und ja, ich weiß nicht, seit Sonntag fühle ich mich so, als ob so eine geistliche Verstopfung, ja, du hast es gar nicht gemerkt, du leidest an Verstopfung, ja, und plötzlich kriegst du Abführmittel von oben reingetrichtert, ja. Ich weiß nicht, ich hatte mal eine Magenspiegelung, da muss man vorher auch so Abführmittel nehmen, ja. Und da haut sie aber auch alle Teile raus. Du kannst es nicht mehr halten. Ne? Du kannst es nicht mehr halten. Ne? Und so, der Pastor meint, ich soll den Anfang machen. Ich sage, bist du dir sicher? Ja. Ich weiß tatsächlich nicht, wenn sie alle Stöpsel raushaut. Ne? Ich kann nur sagen, es ist gut, wenn der Abfluss frei ist, ja, aber ich weiß nicht, wo es hinspritzt, ne? Ich weiß dann nicht mehr, wo es hinspritzt, aber jetzt mal, ja, genau. Und das kann ja sein, dass es dir so ähnlich geht wie mir, dass du auch so weißt nicht mehr, wo dir der Kopf steht, ja, oder was überhaupt noch richtig oder was falsch ist, ja. Aber weißt du, die Freude ist eine gute Basis, ja. Die Freude, du freust dich am Herrn, du wirst ruhig, du kommst zur Ruhe, ja. Wenn dann so die Krämpfe nachlassen, kommst du zur Ruhe. Ja, die Seele hat manchmal so Krämpfe, ja, die hat... Dein Geist ist immer oben, ne? Du merkst es nicht, ne? Du merkst es nicht, ja? Aber sie krampft da vor sich hin und versucht alles selber zu schaffen. Und weißt, wenn die Korken alle draußen sind, ja, wenn das Rohr frei ist, ja, dann kann auch wieder frisch gefüllt werden. Dann fließt es durch, ja, dann fließt es durch und fließt raus, ja. Und du brauchst es ja nicht mehr halten, ne? Es geht sowieso nicht mehr. Also es fließt von oben rein und fließt nach unten raus, ja. Es fließt einfach die ganze Zeit, egal in welche Richtung, weißt du. Ich bin in letzter Zeit öfters beim Zahnarzt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe beim Zahnarzt die besten Zeiten. Das gibt's nicht. Ne? Neulich lag ich da auf dem Stuhl, ne? Und der hat gebohrt, ja. Unter Narkose, das ist wichtig, ne? Der betäubt immer alles, ja. Und dann plötzlich kriegst du Offenbarungen von Gott und er zeigt dir alle möglichen Sachen, ja. Und du kannst nicht mal irgendwas erwidern, weißt du, weil der Bohrer ja im Mund steckt, ne. Und der bohrt und bohrt, ja. Und der Herr zeigt dir alles, was so passiert, ja. Und was, ja, so geistliche Offenbarungen auf dem Zahnarztstuhl, das ist wirklich das Stärkste. Ich find's einfach genial. Ja. Fürbitte, ja, den Zahnarztbesuch davor, ich muss in letzter Zeit öfters zum Zahnarzt, davor habe ich Fürbitte gemacht, ja, das ist irgendwie, da kommt so ein Fürbittegeist, ich weiß nicht, was in der Praxis ist, ja, da kommt der Fürbittegeist, ja, die sind überhaupt, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt einer gläubig ist, ja, aber da kommt so ein Geist der Fürbitte, ja, das kenne ich sonst gar nicht, ne, beim Zahnarzt, weißt du, beim Zahnarzt. Beim Zahnarzt fließt es von oben rein und nach unten raus. Es fließt einfach. Es fließt ein. In dem Strom wird alles durchgespült, weißt du? Du wirst einfach durchgespült. Du wirst durchgespült, ja? Da bleibt nichts mehr trocken, weißt du? Du wirst durchgespült, ja? Einfach von oben durchgespült. Du brauchst nur den Mund aufmachen und lässt es einfach laufen, ja? Lässt es einfach laufen, ja? Lässt es einfach laufen. Und alles erneuert sich, ja? Alles erneuert sich in dir und der Strom wird auch immer stärker, ja. Und die Gegenwart, die Präsenz des Vaters wird immer stärker, weißt du. Er ist einfach zu jeder Zeit da, weißt du. Du musst es dir nur bewusst machen. Der Vater ist da und dann fließt es schon. Es ist so Bewusstsein, ja. Du machst es dir bewusst und es fließt, ja. Du machst es dir bewusst und der Vater ist da. Und füllt alles, ja, er füllt alles, er füllt den Raum, er macht es weit, ja, er macht dich leicht, ja, er macht dich durchgängig, ja, er bringt dich zur Ruhe, ja, fährt deine Seele runter, ja, einfach nur durch Glauben, das ist das Einzige, was du brauchst, vertraue dem Vater, ja, und öffne dein Herz für ihn, ja. Öffne dein Herz für den Vater, ja. Ja, alle Ängste lässt du fallen und öffnest dein Herz für den Vater, ja. Und gleichzeitig öffnet sich auch dein Herz für deinen Nächsten. Das ist ganz eigenartig. Es öffnet sich einfach für die Menschen um dich herum. Es öffnet sich einfach, weißt du. Wenn du dich entscheidest, es aufzumachen, dann wird alles sehr viel leichter, ja. Und sehr viel schöner und so viel stärker auch, ja. Und ich weiß nichts mehr. Ich weiß es nicht. Halleluja, ja. In dem Strom ist auch einfach Sieg. Halleluja. Und mir war das irgendwie so bewusst. Ich war heute vor einer Woche im Gartengrab gesessen in Jerusalem. Und ich habe vor 6 Jahren, ja, waren wir mit Glory Life in Israel. Und ich habe im Gartengrab hatten wir einen Gottesdienst und da hatte Pastor Georg eben einen Bekehrungsaufruf gemacht, einen Altaraufruf. Und da habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen. Und man weiß ja immer nicht so genau so, ja, ob man das jetzt richtig, ob das alles richtig ist und ob man das jetzt das Richtige tut. Und da bin ich in dieses Grab gelaufen und da war so eine Gegenwart Gottes in diesem Grab und ich wusste, das ist das Richtige. Das ist die Wahrheit und ich habe wirklich das Richtige gemacht. Und deswegen wollte ich eben, wo ich in Jerusalem war, unbedingt wieder in das Grab rein und dann gehe ich so hin und dann sehe ich schon Bauarbeiter vorne dran stehen und dachte immer so, okay, was ist da los? Und dann sagt der Bauarbeiter, wir haben geschlossen. Und ich so, was, ihr könnt das Grab doch nicht schließen. Und dann kam der Leiter des Grabes und hat gemeint, ja, wenn ich nur ins Grab gehe, dann darf ich reinkommen. Und ich so, okay, gut, dann bin ich reingelaufen. Und da war halt niemand. Und ich glaube, das ist so selten, dass einfach niemand im Gartengrab ist. Ich glaube, das sind normalerweise pro Stunde 5000 Leute oder so. Ich habe mich in das Grab gesetzt. Und es ist unfassbar, weil Jesus hat wirklich gesiegt. Jesus hat gesiegt. Er hat den ultimativen Sieg über den Tod errungen. Es gibt gar nichts mehr, was in deinem Leben irgendwo Krankheit sein muss. Es gibt nichts mehr, was tot sein muss. Es gibt nichts mehr, was irgendwo von unten kommt, was in deinem Leben irgendwas zu suchen hat. Und das ist die Wahrheit. Und ich möchte dir wirklich heute sagen, dass dein Leben ein Siegerleben ist. Jesus hat für dich den Sieg errungen. Und es gibt gar keinen Grund mehr, irgendwas anderes in unserem Leben zu akzeptieren, außer den Sieg. Halleluja. Und manchmal... Und ich habe festgestellt, dass der Feind manchmal ein bisschen schwer vom Begriff ist, manchmal ein bisschen schlecht hört. Und deswegen muss man halt manchmal das auch aussprechen laut. Wenn irgendeine Situation im Leben ist, wirklich proklamier den Sieg. Proklamier den Sieg in deiner Gesundheit. Sprech den Sieg aus über deine Arbeitsstelle. Sprech den Sieg über deine Familie, über deine Beziehungen, über die Gesundheit, über deine Zukunft, über deine Bestimmung, über alles. Sprich den Sieg und sprich nie wieder was anderes. Ich will nichts mehr hören mit ich kann das nicht oder ich. Oder, ich meine, ich habe das auch schon gemacht, aber wirklich, mach's nicht. Mach's nicht, weil die geistliche Welt ist so real, da ist so viel geboten, da sind so viele Engel, da sind so viele Dämonen, da ist alles Mögliche unterwegs und jeder hört zu. Jeder hört zu, was du sagst. Das heißt, wenn du irgendein falsches Bekenntnis aussprichst, ich glaube, ich werde krank. Ja. Kann's passieren. Sag einfach, danke Herr, dass ich gesund bin. Danke, Herr, für die Gesundheit. Danke, Herr, dass ich nicht krank bin, sondern dass du wirklich am Kreuz für meine Krankheit bezahlt hast und dass Krankheit nichts mehr Platz in meinem Körper hat. Auch nicht mehr in meiner Familie, auch nicht mehr bei meinen Freunden, auch nicht mehr bei niemandem mehr, in Jesu Namen. Und stell dich da drauf, such dir die Bibelstellen raus, proklamier sie jeden Morgen, dass ich ein Leben im Sieg habe, dass ich im Sieg lebe, jeden Tag, jede Minute, jede Stunde, jede Sekunde und alle um mich drum auch. Halleluja. Und wir akzeptieren nichts mehr anderes. Und ja, das möchte ich euch heute wirklich mitgeben. Schaut da wirklich drauf. Und ich weiß nicht, wer schon mal in dem Gartengrab war, wirklich denkt da zurück an diese Zeit. Und wenn nicht, dann fahrt mal hin. Vielleicht jetzt nicht unbedingt jetzt, aber vielleicht irgendwann mal wieder. Und spürt das wirklich. Spürt diesen Sieg. Spürt den Sieg. Und in diesem Strom ist der Sieg. Und nimm den für dich in Anspruch. Zieh ihn in dein Leben. Zieh ihn in das Leben auch von den Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Zieh ihn den Sieg auch in das Leben von ungläubigen Geschwistern oder Familienmitgliedern oder Freunden. Weil du hast auch die Autorität, da den Sieg reinzusprechen. Wenn's du nicht machst, wer denn dann? Die Leute sind abhängig von dir. Du musst es machen für die anderen. Ruf sie herein ins Reich Gottes. Ruf sie herein ins Reich Gottes. Bet für sie. Tu Fürbitte und ruf sie wirklich rein. Und der Herr wird was machen. Deine Worte haben Macht. Die Engel hören das und sie werden was machen. Jedes Wort, was du sprichst, wird gehört und ausgeführt. Du bist ein Sohn Gottes. Du sprichst in der Autorität von Jesus. Du sprichst in der Autorität von Jesus. Also sprich die Wahrheit. Sprich den Sieg. Und er wird eintreten in Jesu Namen. Amen. Du bist aus Gott geboren. Kinder, ihr seid aus Gott. Johannes 4, Vers 4 steht es. Ihr seid aus Gott geboren. Ich möchte das mitgeben. Ich predige das zu mir selber, aber ich möchte das auch sagen. Du bist aus Gott geboren. Dein Innerstes, du Geistmensch, bist aus Gott geboren. Deine Substanz, du als wahres Wesen, bist aus Liebe gemacht. Das heißt, Gott ist Liebe und Gott ist Licht. Und er ist dein Vater und er liebt dich, wie er Jesus liebt. Und dein Innerstes, das ist deine Substanz, ist aus Gott. Dein Verstand mag sagen, weil es ist ein Klassiker, der Vers, der mag sagen, jawohl, den höre ich doch schon seit 10 Jahren. Aber ich predige das meinem Verstand täglich. Ich bin aus Gott geboren und größer ist der in mir als der Kleine in der Welt. Der Kleine, das ist der Zusatz. Aber ich sag dir das, diese Substanz in dir, das ist pure Liebe. Das ist pure Liebe. Und wie Sabrina sagte, wir müssen das auch unserer Seele sagen. Unsere Seele, die ist noch nicht dort, wie dein Innerstes, dein Geist ist. Und diese Seele, die muss das hören. Aber wenn dieses Seelchen Sorge hat, Gefühle hat, schlecht drauf ist, vielleicht noch in einem Körper steckt, der gerade müde ist, dann drückt das alles. Dann stehst du hin oder fährst im Auto. wenn du nur fahren kannst überhaupt, weil nach einer Weile wird es dicht, wenn du das so zu dir redest, es wird dicht. Das kann sein, es stellen sich die Nagelhaare auf. Das kann wirklich sein. Also es passiert mir regelmäßig. Oder es laufen vielleicht auch Tränen runter, wenn du gerade Schmerz hast. Weil diese Liebe dann rausfließt, du in dem Moment auch ein Kanal wirst. Und dann sprichst du das Wort und das Wort ist Gott selber und du konfrontierst deine Seele und dein ganzes Wesen, dein Umstand mit dem Wort. Und in dem Moment kommt Jesus dort hinein, weil er ja das Wort ist. Er ist auch die Liebe und er kommt dann dort und fängt an, Heilung zu bewirken. Das verändert deinen Umstand. Du sagst, größer ist der in mir als der in der Welt. Ich bin aus Liebe. Das musst du dir das vorstellen. Das ist wie die Substanz Gottes. Dein Geist ist aus der Substanz Gottes. Er ist nicht Gott, aber er ist pure Liebe. Und dann kannst du sagen, ich laufe jetzt in dieser Liebe. Ich bin langmütig, ich bin freundlich, ich decke das Böse zu, ich blähe mich nicht auf, ich kann barmherzig sein, ich kann freundlich sein, auch wenn mir Härte entgegenkommt, ich kann ruhig sein, auch wenn sie mich provoziert. Du bist aus Gott. Du bist pure Liebe. Und dann, wenn die Seele dann sagt, sie will es nicht wahrhaben, dann konfrontierst du die Seele. Dann sagst du, Seelchen, und die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Das Herz ist ja das Zentrum der Seele. Das Herz, da ist ja alles zusammen. Das ist ja die Gefühle, Wille, Verstand. Und dann stelle ich mir das so vor, oder das war neulich so ein Bild. Das ist nicht wie beim Italiener, der teuerste Wein in so ein Gläsle einschenkt und dann das Gläsle ausrollt mit so einem Tröpfle, der Staub wird ausgerollt und dann kommt ein Schlückle und er tut die Flasche, die 0,7 verteile auf 10 Gläser, dass jeder gerade so das Gleiche hat. So ist es nicht. Ich stelle mir das so nicht vor. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Passt auf. Das ist wie so eine Welle. Siehst du die Welle am Strand? So, wenn die kommt und dann brechen die sich oben. Und wenn du nicht im falschen Augenblick dort dran bist, dann erschlägt es dich schier. Wenn die groß ist, dann erschlägt es dich, dann haut es dich runter. Wenn du im richtigen Moment mit einem Board dort reinspringst, dann schießt dich 50 Meter Richtung Strand. Und so stell dir das so vor. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt die Liebe Gottes weiter ausgießt in mein Herz. Jetzt dort hineingießt, wo diese Seele, wo dieser Verstand, wo dieser Wille, jetzt kommt es und ein Fluss und du lässt den Fluss dort rein in dein Innerstes. Und dann merkst du plötzlich, der Heilige Geist, der bestätigt es dann und dann sagt er, ja, so ist es, die Liebe, ich gieße aus, sie ist ausgossen in dein Innerstes. Sie fängt an, in diese Gedankenwelt Dinge klar zu ziehen, wo du früher kompliziert und verkopft und falsch dacht und falsch über dich dacht und errichtet es aus. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Und dann denke ich mir, Menschenskinder, was steht denn dort im Vorfeld zu diesem Vers? Der Römer 5,5 ist ja genauso ein Klassiker wie Johannes 4,4. Dann lese ich da die Zeile. Was ich dort zu lesen bekam, hat mich im ersten Augenblick nicht motiviert. Da stand, wir rühmen uns der Bedrängnis. Und oh je, oh. Jetzt wird, der Paulus hat ja eine schwere Sache geschrieben, wir rühmen uns der Bedrängnis. Und die Bedrängnis erwirkt Geduld. Und die Geduld, irgendwie so sinngemäß, Hoffnung. Und mir wird das nicht zu Schanden. Und dann kommt dieser Vers, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Und ich möchte dir das sagen, egal in welcher Bedrängnis du steckst, egal in welchem Ding du drin steckst, nichts und niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes. Nichts und niemand, keine Macht, keine Gewalt, keine unsichtbare, keine sichtbare Macht, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Weißt du, und diese zwei Sachen zusammen, dein Innerstes, aus Gott geboren, versiegelt mit dem Heiligen Geist, voller Liebe, voller Freundlichkeit, voller Barmherzigkeit, voller Feuer auch für die Leute um dich rum. Das ist dein Innerstes. Und dann die Seele erneuert durch das Wasserbad des Wortes, die Seele, wo der Fluss durch ist. Und wir sind in dem Fluss. Wir geben uns, ja, was soll denn kommen? Was soll uns aufhalten? Was soll uns stoppen? Ja, da kommen Dinge, die uns stoppen wollen. Ja, da kommen diese Dinge. Aber du bist viel, viel stärker. Wir sind viel, viel stärker. Und dann fangen wir an, diesen Liebesweg zu gehen. Wisst ihr? Und dann kommt diese Zusage. Love englische Übersetzung, Love never fails. Luther hat es nicht so gut hingebracht. Ich bin ein Luther-Fan. Aber dort sagt die englische Übersetzung, Love never fails. Die Liebe versagt niemals. Das mag sein, dass wenn du den Liebesweg gehst, dass es auf der einen Seite vielleicht schwächer aussieht oder oh, das ist jetzt aber zart. Warum erhebt er sich nicht? Warum sagt er nicht mal klar, wo es lang geht? Die Liebe wird nicht versagen. Dieser versagt nie, weil es ist Gott, der durch dich zum Vorschein kommt. Und dann wird es nach einer Weile, und das ist, Andreas hat es gesagt, dann wird es leicht, dann wird es locker, dann kommt die Freude mit, weil die ja, die kommt ja mit, die Freude ist ja, die ist ja dabei, die ist ja da dabei, und dann wird es locker, und dann hörst du auch die Stimme Gottes, du hörst sie auch, er kann dich dann führen, er kann dich dann, nee, und dann gibt es auch keine Schmerzen in der Seele, weil einfach Liebe durchfließt, im Unsichtbaren umarmst du dein Gegenüber, und er schimpft wie ein Rohrspatz und du kannst ihn, du lachst vielleicht nicht einmal, damit er nicht provoziert ist, aber aus deinen Augen guckt Gott raus und im Unsichtbaren umarmst du ihn und plötzlich ändert sich die Situation, weil Gott die Situation ändert. Nicht du, ich und du, wir können sie nicht ändern, aber die Liebe aus dir raus, sie verändert alles. Dort, wo Wüste war, kommen Blumen hervor. Dort, wo Schmerzen waren, kommt heilsame Kraft Gottes hervor. Manchmal sagst du was, manchmal legst du Hand auf, manchmal bist du einfach nur im Raum und die Liebe und sei Frieden offenbart sich durch dich, kommt zum Vorschein. Sei Licht und wir können es nicht produzieren, wir können es nicht pressen, aber wir lassen es raus. Und er freut sich dann und sagt, oh, guck mal, hier können wir durchströmen. Hier ist der Kanal frei. Andreas, du hast es so schön gesagt, da ist der Kanal frei. Die Korken sind weg, die Ängste sind weg. Auch diese ganze Decke sind weg, weil du in dein Privates dort saß und sagst jetzt, spül durch in meiner Seele, spül durch, wo diese Sorgen, wo diese Ängste sind, spül durch, wo verletzt ist, spül durch, wo ich dich nicht erkannt habe als mein Versorger, der alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott, vom Vater des Lichts. Und ich ende mit einer Story. Gott, ich ende mit einer Story, halt, das muss ich nur sagen. Wir waren, wie Gott auf Kleinigkeiten guckt, wir waren im Urlaub, alles toll. Und mit dem Ferienflieger wieder zurück, da muss ja Essen zubuchen. Und mir gesagt, jetzt sind wir 12 Tage lang gegessen, da wird nichts dazu bucht. und Sohnemann 2-3 Tage vorher sagt er schon, alles Essen war toll, wenn ich heimkomme, Leute, ich brauche eine Currywurst. Da sage ich, du hast hier das beste Buffet und alles drum und dran. Currywurst, ja, er braucht Currywurst, er liebt Currywurst. So, die beim Lidl zum in Mikrowelle stellen kannst. So, Currywurst. Da sage ich, okay, wenn wir heimkommen, kriegst du Currywurst. Saßen wir in dem Flieger und ein paar Leute haben sich verschiedene Menüs und Sachen bestellt. Saß neben meiner Frau einer und sagt, ich habe zweimal Essen bestellt, aber ich habe jetzt gar keine Lust auf das Essen. Das kommt jetzt gleich. Will das einer von euch abnehmen? Ich habe gesehen, ich habe eine große Familie. Und ich sage, ja klar, das ist meine Teenager kriegen das verarbeitet. Und was war's? Zweimal Currywurst. Gott ist gut. Gott hat Humor. Aber siehst du, in diesem Liebesstrom des Vaters, da fließt die ganze Versorgung mit. Es gibt keinen Mangel mehr. Weißt du, wir haben keinen Mangel mehr. Da ist alles drin, was wir brauchen. Und es geht nie mehr weg, dieser Strom. Nie mehr weg. Nie mehr weg. Und ich habe vorher in dem Strom, habe ich eine Rutsche gesehen. Und was passiert, wenn du rutschst? Da ist die Freude. In diesem Strom ist Freude. Sieh dich mal auf dieser Rutsche, wie du auf dieser Rutsche runterrutschst. Hinein ins Wasser, weißt du, auf der Rutsche ist Wasser. Auf der Rutsche ist Wasser. Und du kommst wieder ins Wasser. Und da ist Freude in diesem Strom. Weißt du, Liebe und Freude gehören zusammen. Da, wo die Liebe ist, ist auch die Freude. das sind zwei, die sich gut verstehen. Und wenn wir in dieses Freudenbad rutschen, dann wird's auch leicht. Dann wird's leicht. Dann wird's einfach. Und der auf dem Thron sitzt, lacht. Weißt du, du lachst. Du lachst. Du lachst einfach über deine Feinde. Nicht, weil du sie auslachst oder weil du dich, haha, ich bin ein Sohn Gottes, sondern weil du weißt, dass Jesus den Sieg vollbracht hat. Dass du im Sieg des Vaters leben darfst. Dass alles vollbracht ist. Und da können wir uns freuen. Da können wir rutschen und rutschen und rutschen. Und wieder rutschen und nochmal rutschen. Und einfach unseres Lebens uns freuen. Weißt du, egal wie die Zeiten sind, egal wie die Zeiten werden, Gott hat uns diesen Strom gegeben. Dass wir in diesem Strom leben, dass wir aus diesem Strom heraus leben, dass wir gar nicht mehr rausgehen. Und wenn es noch Bereiche gibt in unserem Leben, wo noch ein bisschen Wüste ist, wo noch nicht alles in göttlicher Ordnung ist, weißt du, dann geben wir diesen Bereich einfach in diesen Strom. Und da, wo Wüste ist, da, wo noch Unordnung ist, da kommt dieser Strom, da kommt diese Welle und schwemmt alles weg, was noch nicht in Ordnung ist. Die Wüste blüht auf. Es kommt Neues hervor. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Neues. Wow, ist das gut. Und die Freude ist da. Die Freude ist da. Die Freude. Oh, die Freude. Und mit der Freude kommt Ruhe, da kommt Frieden, da kommt Gewissheit. Alles ist gut. Mein Papa ist gut. Er liebt mich. Ich brauche nie mehr zu zweifeln. Weißt du, du brauchst nie mehr zu zweifeln. Die Zeiten des Zweifelns, des Überlegens, ist Gott wirklich gut? Weißt du, die ist vorbei. Diese Zeiten sind vorbei. Neues ist da. Neues. Wir sind in einer neuen Zeit. Es gibt eine neue Zeitrechnung für dich. Eine Zeit der Liebe, eine Zeit der Freude, eine Zeit, wo Gott sich durch dich verströmt, wo er hinausströmt, wo du stehst, wo du gehst. Er verströmt sich durch dich. Und wir sind sein Gefäß. Wir stellen uns ihm als Gefäß zur Verfügung. Weißt du, so wie der Andreas gesagt hat, die Verstopfung ist rausgespült. Und wenn es keine Verstopfung mehr gibt, dann kann es fließen. Und wir sind dieses Gefäß, dieses Tongefäß, das Gott formt mit seinen Händen. Weißt du, es sind Liebeshände, mit denen er uns formt. Liebeshände. Und er formt uns, wir werden immer exzellenter. Immer mehr so wie Jesus. Und er fließt durch dieses Gefäß. Weißt du, wir sind seine Gefäße. Wir stellen uns ihm zur Verfügung, dass er durch uns wirken kann. Dass er durch uns bewirken kann, was er will. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist unser Herz. Wir wollen, dass sein Wille geschieht hier auf dieser Erde. Und wir erlauben ihm, durch uns zu fließen. Wir erlauben ihm, dass Jesus seine Hand durch uns ausspricht. Wir erlauben ihm, dass Jesus spricht, wenn wir sprechen. Wir sind Salz und Licht für diese Welt. Du bist so wichtig, du wirst gebraucht. Gott braucht dich. Und er gebraucht uns immer mehr in einer Exzellenz. mit einer Liebe, mit einer Freundlichkeit. Und wir schöpfen wirklich aus diesen tiefen Quellen, Gottes. Weisheit, die von oben kommt. Weisheit, die kein natürlicher Mensch haben kann. Wir schöpfen aus diesen Quellen. Und wir bewässern diese Erde, wir bewässern Menschen, wir bewässern diese Welt, wo es öd und leer ist, wo Verwirrung herrscht, wo Unklarheit herrscht. Wir bewässern diese Welt. Und diese Welt wird aufblühen, Klarheit wird kommen, Schleier verschwinden. Die Menschen werden klar sehen, sie werden Jesus erkennen, sie werden zu ihm kommen. Dieser Strom lässt sich nicht mehr stoppen, dieser Strom ist unaufhaltsam. Er lässt sich nicht stoppen, egal was der Feind versucht, es wird nicht klappen. Dieser Strom ist stärker, weil die Söhne und Töchter Gottes entschieden sind. Sie sind entschieden, Gott zu glauben, Gott zu vertrauen. Sie sind entschieden, auf dem Erlösungswerk Jesu zu stehen und nicht mehr zuzulassen, dass der Feind sie verwirrt. Entschieden, weißt du, dieser Strom, er macht dich entschieden. Du bist wie Stahl, wie Stahl, wie Stahl. Weißt du, keiner kann dich verbiegen, egal was kommt. Du stehst fest. Dieser Strom macht dich standhaft. Nichts kann dich mehr durcheinander bringen. Nichts kann dich mehr wegspülen. Du stehst in diesem Strom und du siehst klar und du fliehst. Du lässt fließen und bist ein Segen für diese Welt. Und Jesus wird immer sichtbarer werden in dieser Welt. Immer sichtbarer. Und nichts und niemand kann das stoppen. Der Feind ist besiegt. Es ist alles vollbracht. Und wir gehen in diesem vollbrachten Werk Jesu, in diesem Sieg Jesu Christi. Amen. Yes. Gehst im Sieg. Ich hatte es vorhin so mit dem Strom, das ist, ich habe immer es gesehen wie so eine Strömung, weißt du, nicht so ein bisschen so eine kleine Strömung von so einem Bächlein, sondern schon so eine richtige Strömung, weißt du, eine, der dich wirklich mitreißt. Und dann muss ich so dran denken, wenn du es dir in der Physik anschaust, die Unterscheidung zwischen, da gibt es so, weißt du, es gibt so, wo du es noch beschreiben kannst, wo so ein bisschen Strom, so ein Stromfließ oder nennt man in Hydrodynamik ist der Begriff, wo man das so beschreibt, so schwache Flüsse, das kann man alles noch lösen, kann man alles rausfinden, analytisch und so weiter. Aber dann gibt es so eine Stufe, da wird es dann, sagt man, da wird es dann turbulent. Weißt du, jetzt geht es in die, gibt irgend so eine Grenze, geht es in die Turbulenz über. Und ab da kann man einfach nicht mehr so genau sagen, was da passiert. Man kann ein bisschen gucken, kann es ein bisschen nähern, aber man kann es nicht so genau beschreiben. Gibt da, glaube ich, dann irgendeine Gleichung, die eigentlich analytisch lösbar sein sollte, aber es hat keiner geschafft, sie zu lösen. Das heißt, das ist klar Preisgeld aufgeschrieben, also wenn du ein bisschen Geld verdienen willst. aber auf jeden Fall, das kann keiner lösen, weißt du, es ist, und so ist es, weißt du, Gott will dich in diese richtigen Strömungen bringen, weißt du, wo der richtige Strom fließt, da wo es turbulent wird, aber wir halten uns manchmal zurück, weil wir denken, oh, dann weiß ich ja nicht mehr, wo ich hinkomme, dann kann ich es ja nicht mehr kontrollieren, weißt du? Kann ich nicht mehr wissen, wo komme ich am Ende hin, wo lande ich am Ende, und vielleicht bist du auch einer, der so schlau bist, du hast dir irgendwie so ein Schiff gebaut und dann mit dem Ruder steuerst du ein bisschen, wie du durch den Strom kommst, aber weißt du, Gott will, dass du einfach in den Strom reingehst und dann, du weißt nicht, wo du hinkommen wirst, aber weißt du, er führt dich, dass du da hinkommst, wo du hin sollst, weißt du, und wenn du das jetzt im Natürlichen machen würdest, dich in so einen reisenden Strom reinwerfen, klar, wer nicht sonderlich schlau, weiß nicht, wo du, an welche Klippe du schellst oder sonst was. Aber weißt du, du kannst bei dem Strom vertrauen, dass Gott ihn führt. Weißt du, du wirst nicht an den Felsen schellen. Du wirst nicht irgendwo dagegen krachen. Du wirst nicht irgendwo aufwachen, wo du da nicht mehr weißt, wo du bist. Sondern er wird dich genau dahin führen, wo du hin sollst. Er wird dich genau an den Ort führen, den er für dich hat. Und weißt du, anders kommst du da auch nicht hin. Du kannst mit deinem Ruderboot oder so gegen die Strömung anrudern und schaffen und machen. Aber es wird nichts bringen. Du wirst sowieso nicht gegen den Strom ankämpfen können und du wirst nur, wenn du dich wirklich dem hingibst, dahin kommen, wo du hin sollst. Weißt du, man will immer sagen, ja, okay, ich mache jetzt das und ich lese immer schön in der Bibel und okay, so muss ich mich als Christ richtig verhalten und das ist ja alles schön und gut, aber eigentlich will Gott, dass wir loslassen, dass wir uns ihm hingeben, dass wir uns dem Strom hingeben und er dann uns dahin führen kann, dahin fließen kann, wo er uns haben will. Weißt du, im Vergleich zu anderen Religionen ist wirklich unser Glaube einer, wo es viel mehr ist, dass du wirklich loslässt, dass du ihn machen lässt und nicht irgendwie selber schuftest, selber schaffst. Meistens ist, wenn du selber schaffst, stehst du dem eigentlich mehr im Weg. Weißt du, in anderen Glaubensrichtungen musst du irgendwie immer schaffen, um zu Gott zu kommen, aber bei uns musst du ein bisschen Gott aus dem Weg gehen, damit er dich dahin führen kann, wo du hin sollst, weißt du? Und das ist einfach manchmal der Stolz, der da im Weg steht, der denkt, oh, ich muss das selber machen, ich muss das selber erreichen oder so, aber weißt du, steh nicht im Weg. Lass es einfach zu, dass er dich genau dahin führt, wo du sein musst. Ja, gib dich dem einfach hin, steh dem nicht im Weg. Ja. Und dann, weißt du, es kann dann auch, weißt du, ich meine, Turbulenz, das kann mal turbulent zugehen, weißt du, das ist, da kannst du schon mal, ich weiß, wenn du mal so einen reißenden Strom gesehen hast, da ist was los, weißt du, das ist nicht so, ja, ich meine, wenn du da auf der einen Seite reingehst, da geht es relativ schnell, dass du dann kilometerweit woanders bist oder so, das geht schneller, als du gucken kannst. Da kannst du dann auch nicht mehr sagen, okay, ich gehe das schnell alles wieder zurück, sondern das ist dann auch endgültig. Aber weißt du, es geht dann auch schnell, weißt du, da musst du dich dran gewöhnen, weißt du, du musst dich dran gewöhnen, dass, wenn du dich dem hingibst, dass auf einmal Dinge ganz anders sein können. Weißt du, von heute auf morgen können Dinge sich komplett verändern. Gott will das in deinem Leben, weißt du, der gewöhn dich nicht an da, wo du jetzt gerade bist, gewöhn dich nicht dran, okay, ja, jetzt habe ich hier mich eingerichtet, ich habe meinen Job, ja, gefällt mir einigermaßen, Frau, Kinder, okay, passt alles, sondern gewöhn dich nicht dran, weißt du, Gott hat noch, weißt du, ich habe vorhin auch die ganze Zeit gehört, so, denk doch nicht, dass das schon alles ist, weißt du, ich glaube, egal wie weit du mit dem Herrn gegangen bist, wenn du gesagt hast, oh, ich habe das schon gesehen, ich habe schon Totenauferweckung gesehen, ich habe schon hier und da war ich und das habe ich alles gesehen. Weißt du, wir haben alle erst an der Oberfläche gekratzt. Weil ich glaube sogar Paulus, bevor er zum Herrn gegangen ist, hat auch irgendwo sagen müssen, hey, ich habe nur an der Oberfläche gekratzt. Also nur so, weil Gott ist unendlich, egal wie tief du gegangen bist, du warst nur an der Oberfläche. Wir haben die ganze Ewigkeit, da tiefer vorzudringen. Das heißt, glaub nicht, dass du schon irgendwo in die tiefsten Tiefen vorgedrungen wärst. Deswegen, und ich glaube, Gott sagt wirklich so, glaub nicht, dass das schon alles ist. Glaub nicht, dass ich mit dir fertig bin. Selbst wenn du sagst, okay, ich bin, was weiß ich, 85, ja, jetzt geht's bald in die nächste Stufe. Ich weiß nicht, vielleicht knackst du einen neuen Rekord, aber weißt du, Gott hat noch was mit dir vor, sonst wärst du nicht hier. Gott ist noch nicht mit dir fertig, Gott hat noch was vor. Und ja, auch wenn du denkst, ja, ich habe jetzt vielleicht im Natürlichen mein Limit erreicht, so ja, okay, ja, den Job, mehr geht einfach nicht, also da kann man nicht weiter befördert werden, das geht halt einfach nicht und mehr habe ich auch nicht von meinem Bildungsgrad oder von meinem Können oder von meiner Leistung oder so. Weißt du, für Gott ist das doch kein Problem. Glaub nicht, dass er ist nicht mit dir fertig, weißt du, er will nicht da. Weißt du, da wo du bist, da hat Gott dich hingesetzt und das ist gut so und lern das auch zu schätzen und auch zu anzunehmen, aber weißt du, Gott würde dich trotzdem weiterführen. Gott lässt dich nicht da, wo du stehen, weißt du, ist nicht irgendwie, dass er sagt so, es gibt ja in der Weltrede immer so von, ich glaube im Englischen heißt es Dead-End-Jobs oder Einbahn-Dinge, wo du nicht mehr weiterkommst. Aber das gibt es bei Gott nicht. Weißt du, bei Gott gibt es nicht irgendwie so Leute, okay, ja, irgendwer muss den Job halt machen. Weißt du, das ist so, solche Berufung hat nicht Gott. Weißt du, Gott hat nicht so die Berufung, ja, einer muss es halt machen. So, weißt du, das, Das heißt nicht, dass immer alles vielleicht deiner Seele Spaß machen wird, wo Gott dich hinsetzt. Du musst auch manchmal lernen, irgendwie demütig zu sein und das zu tun, wo deine Seele vielleicht nicht so Lust drauf hat. Aber weißt du, Gott hat eine Berufung für dich, die nicht so, okay, einer musste sich halt opfern und das machen. Weißt du, einer muss halt die Drecksarbeit machen. Weißt du, so ist Gott nicht, weißt du. Und deswegen kannst du vertrauen, dass er noch mehr für dich hat, egal wo du bist. Selbst wenn du, und auch wenn du sagst, hey, bei mir nicht, ich habe schon das beste Leben, ich habe schon das Allertollste, ich bin schon voll in meiner Berufung, hat Gott trotzdem noch mehr. Weißt du, geh nie in diesen Musikgang, wo du denkst, okay, ja, jetzt passt's, jetzt habe ich alles erreicht und ja, jetzt mache ich so weiter, bis der Herr mich holt oder so. Nein, er will immer mit dir weitergehen, weißt du, es gibt immer weiter. Selbst wenn morgen Gott dich zu sich holen würde, dann sind noch ganze 24 Stunden, die er dich hier auf der Erde gebrauchen will, weißt du. Und es ist wichtig, dass du einfach nie in diese Falle tappst, zu sagen, ja, passt schon, irgendwie, ja, ist schon okay, ich habe ja was erreicht für den Herrn, ich habe ja einen zum Herrn geführt, das kann ich mir anrechnen lassen im Himmel. Weißt du, darum geht es gar nicht. Es geht, aber Gott will dich immer tiefer führen, tiefer zu sich, und auch er hat einen Plan mit dir, hat eine Berufung für dich und er ist noch lange nicht mit dir am Ende. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Er ist noch lange nicht zu Ende. Amen. Oh, Halleluja. Preist den Herrn. Also das ist so gut, was der Josu gesagt hat. Er will uns in den Strom führen, wo es turbulent ist. Also da, wo du keine Kontrolle mehr hast. Da, wo du nicht mehr weißt, manchmal vielleicht, wo hinten und vorne ist. Da, wo du nicht mehr weißt, wo es gerade lang geht. Und das ist der Strom. Ja? Der Strom will dich in diese Dimension führen. Ja? Und gleichzeitig, und das ist so gut, weißt du, während Gott den Strom hochfährt und ich sage mal in diesen Bereich, also physikalisch der Turbulenz sozusagen hineinführt, ja, also da, wo du es eben nicht mehr berechnen kannst und wo du es nicht mehr analysieren kannst, ja, wo dich in diesen Bereich hineinführt, gleichzeitig offenbart er dir seine Vaterliebe. Ist ja mal bewusst geworden, mir wurde es gerade so bewusst, als der Josu das gesagt hat, wurde mir gerade so bewusst, wie genial das ist von Gott. Verstehst du, auf der einen Seite fährt er den Strom hoch, also die Power, die Turbulenz, und auf der anderen Seite offenbart er dir in einer neuen Dimension seine Vaterliebe. Warum? Weil die Vaterliebe gibt dir die innere Sicherheit, im Strom zu fließen, egal wie turbulent es ist. Amen. Die Offenbarung der Vaterliebe, ich habe heute mit jemandem telefoniert, einem anderen Mann Gottes, und er hat mich so gefragt und hat gesagt, was ist denn die Quintessenz jetzt von der Ausgießung, also von der Ausgießung der Vaterliebe Gottes? Kannst du es mal mit zwei Sätzen zusammenfassen? Da habe ich gesagt, oh, das ist schwierig, weil das geht schon seit 8 Wochen und da ist ein ziemlicher Strom und da kommt ständig neue Offenbarung. Aber eine Sache habe ich zu ihm gesagt, ich habe gesagt, was ich feststellen kann bei mir, ich kann feststellen, dass seitdem der Strom fließt, ich innerlich viel ruhiger geworden bin noch. Nochmal ruhiger. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich bin innerlich noch ruhiger geworden. Es ist noch mehr los als sonst, aber ich bin ruhiger. Das ist interessant. Woran liegt es? Es liegt daran, dass der Strom eben nicht nur Power ist und nicht nur turbulent ist und nicht nur unvorhersehbar ist, sondern es liegt daran, dass im Strom sich die Vaterliebe Gottes offenbart. Und die Vaterliebe Gottes gibt dir diese Sicherheit und damit diese Ruhe und diesen Frieden, dass du einfach sehr gut damit leben kannst, dass du es nicht analysieren kannst. Sehr gut damit leben kannst, dass du es nicht berechnen kannst. Ich hatte heute so ein paar Bibelstellen, das passt dazu, ich habe mir die hier aufgeschrieben, so ein paar Bibelstellen, die mit der Vaterliebe Gottes zu tun haben und mit dieser Sicherheit und mit diesem Schutz, der in der Vaterliebe Gottes ist. Zum Beispiel 5. Mose 33, Vers 12. Und da heißt es, zuerst in der Elberfelder, dann in der Hoffnung für alle, da ist dann noch besser, da heißt es, für Benjamin, das ist der Segen an den Stamm Benjamin, und das ist ein Vorschatten letztendlich auf die Kinder Gottes im Neuen Bund, ja, der Stamm Benjamin in dem Fall. Für Benjamin sprach er, ja, das ist Jakob, der seine Söhne segnet, für Benjamin sprach er, der Liebling des Herrn. Amen, das bist du. Amen, das sind wir. Der Liebling des Herrn. Er sprach, der Liebling des Herrn, sie sollen immer in Frieden und Sicherheit leben. Der Herr wohnt bei ihnen, also den Benjaminitern, also uns, den Kindern Gottes. Der Herr wohnt bei ihnen und beschützt sie Tag und Nacht. An Gottes Brust sind sie geborgen. Boah. Ist das nicht wunderbar? In der Liebe des Vaters bist du geborgen. Und das ist eine Geborgenheit, die ist jenseits von deinem Verstand. Deswegen musst du nicht mehr analysieren können. Deswegen musst du nicht mehr berechnen können. Weil in der Liebe des Vaters bist du geborgen, jenseits von deinem Verstand. Da ist diese Sicherheit, da ist diese Gewissheit. Wow, ich bin der Liebling des Vaters. Wenn du morgens aufwachst, ist dieses Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie es von euch so geht, aber ich merke, da ist wirklich eine Gegenwart, einfach eine Präsenz der Liebe des Vaters, die einfach immer zum Ausdruck bringt, hey, das wird ein guter Tag, das wird super, ich stehe hinter dir, du bist geborgen in mir, du bist sicher, es wird gut. Eins nach dem anderen, Halleluja. Es wird die beste Zeit. Halleluja. Amen. Das heißt mit anderen Worten, in dieser Offenbarung der Liebe des Vaters muss deine Seele nicht mehr ängstlich umherflattern, egal wie Turbulenz im Äußeren ist. Es kann im Äußeren extrem turbulent sein und deine Seele kann trotzdem vollkommen ruhig sein. Ja, Jesaja 28, 16 heißt es, wer glaubt, der wird nicht ängstlich eilen oder umherrennen und ein Fundament suchen. So ist auch eine Übersetzung, ja. Um Psalm 11, Vers 1, das habe ich mir heute rausgeschrieben in der Neues Leben Übersetzung, da steht es, bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie könnt ihr da zu mir sagen, wenn du in Sicherheit sein willst, flieg hinauf in die Berge wie ein Vogel. Weißt du, das will dir manchmal die Seele sagen, die will flattern, die flattern, sagen, oh, mach das, oh, Hilfe, Hilfe, Sicherheit, such die, flatter auf, flatter umher. Aber die Offenbarung der Liebe des Vaters gibt dir diese Sicherheit. Du bist geborgen, du musst nicht rumflattern. Du musst nirgends mehr hinflattern. Du bist angekommen, du bist zu Hause. Halleluja. Psalm 27, Vers 1, Hoffnung für alle. Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Der Flattermann, drunter gefahren. Amen. Wird runtergefahren. Psalm 131, Vers 2. Ich lese einfach mal diese Bibelstellen vor, die ich heute so bekommen habe. Psalm 131, Vers 2. Hoffnung für alle. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Das ist der Hammer. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Also im Vater gibt es keinen Raum mehr für Ängstlichkeit. Im Vater gibt es keinen Raum mehr für Unsicherheit. Im Vater gibt es keinen Raum mehr für Unruhe. Im Vater gibt es keinen Raum mehr für Menschenfurcht. Was können Menschen denken? Oh, da habe ich auch eine gute Bibelstelle gehabt. Die war in den Sprüchen. Wo war denn die hier? Oh, der Menschenfurcht. Sprüche 29, Vers 25, da heißt es, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Amen. Weißt du, und das ist so gewaltig. Gott gießt seinen Geist aus in Kraft und Strom und Power und boah. Und es ist gut. Halleluja. Und gleichzeitig hüllt er uns ein mit diesem Bewusstsein, im Vater geborgen zu sein. Der Liebling des Herrn. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Liebling des Herrn. Der Liebling des Herrn. Da ist der Liebling des Herrn. Halleluja. Weißt du, das ist dieses Grundgefühl, das ist dieses Grundgefühl, das Gott in uns etabliert. Dieses Grundgefühl des Lieblings des Herrn, dieses Grundgefühl der Geborgenheit, dieses Grundgefühl der Sicherheit, dieses Grundgefühl der Ruhe, dieses Grundgefühl, es ist letztendlich diese Freiheit vom Waisengeist, von dem wir es am Sonntag hatten. Und übrigens am Donnerstag werden wir es auch nochmal vom Waisengeist haben. Also seid möglichst live dabei, dann kriegst du noch mehr Befreiung vom Waisengeist. Ja, weil der will deine Seele immer mal wieder anstecken. Aber du hast dieses Grundgefühl der Geborgenheit, der Ruhe, des Friedens in Gott. Psalm 52, Vers 10, Hoffnung für alle. Ich aber darf wachsen und gedeihen wie ein Ölbaum, der im Schutz von Gottes Haus grünt. Für alle Zeiten weiß ich mich geborgen, weil Gott mir gnädig ist. Amen. Halleluja. Ist es nicht wunderbar? Halleluja. Das ist Sprüche 14,32. In seinem Unglück, also wenn er Unglück hat, wird der Gottlose umgestoßen. Also wenn irgendwas passiert, was nicht so gut ist, dann wird der Gottlose umgestoßen. Aber der Gerechte ist noch in seinem Tod geborgen. Das heißt, egal was kommt, ist der, der in Jesus ist, der im Vater ist, immer noch geborgen. Selbst im Tod, was das Ultimative ist, der ultimative Umstand, sage ich mal. Der heftigste Umstand, der dich erwartet in deinem Leben, letztendlich, ja. Aber selbst darin bist du geborgen. Also wie viel mehr in all den Umständen, die vor deinem physischen Tod dir begegnen, bist du darin geborgen. Du wirst nicht umgestoßen, sondern du bist geborgen. Halleluja. Gott rettet mich. Psalm 62, 8, Hoffnung für alle. Gott rettet mich, er steht für meine Ehre ein. Das heißt, du musst nicht mehr um deine Ehre kämpfen, du musst nicht mehr dafür kämpfen, dass Menschen dich richtig sehen, dass Menschen das richtige Bild von dir haben. Das will der Weise immer, der muss immer kämpfen dafür seinen Ruf, der muss kämpfen, dass andere ihn gut finden, der muss kämpfen, dass er im rechten Licht dasteht, der muss sich darstellen und so weiter. Nein, Gott rettet mich, er steht für meine Ehre ein, er schützt mich wie ein starker Fels, bei ihm bin ich. Geborgen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und noch ein Vers, Hosea 14, Vers 4, Neues Leben, heißt es, wir werden nie mehr zu unseren selbstverfertigten Götzen sagen, ihr seid unsere Götter. Also wir werden nie mehr irgendwo anders sozusagen unsere Befriedigung oder unsere Bestätigung herholen. Denn, heißt es weiter, denn nur bei dir, also beim Vater, sind die Weisen sicher geborgen. Amen. Ja, wir waren Weisen ohne Jesus, wir waren Weisen ohne den Vater, aber bei ihm sind die ehemaligen Weisen sicher geborgen. Halleluja. Und wissen, wer sie sind und wissen, wer er ist und wissen, dass sie geborgen sind und haben dieses Grundempfinden der Sicherheit und des Friedens und der Ruhe und der Geborgenheit. Halleluja. Ist das nicht Grund zur Freude? Halleluja. Oh, preis den Herrn. Weißt du, wir haben allen Grund, uns zu freuen. Die Konsequenz ist Freude. Amen. Da habe ich dir auch noch eine Bibelstelle. Ich habe einige Bibelstellen heute. Halleluja. Psalm 5, Vers 12, Hoffnung für alle. Doch alle, die bei dir Zuflucht suchen, werden sich freuen. Ihr Jubel kennt keine Grenzen. Denn, okay, alles klar. Ihr habt es verstanden. Denn bei dir sind sie geborgen. Ja, wer dich liebt, darf vor Freude jubeln. Halleluja. Psalm 59, 18. Ja, dir will ich singen und musizieren, denn du bist meine Stärke. Bei dir, Gott, weiß ich mich geborgen. Ja, Gott, wie gut bist du zu mir. Psalm 63, 8. Denn du hast mit mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. Halleluja. Warum danken wir nicht einfach dem Herrn, dass er einfach uns seine Vaterliebe so mächtig erfahren lässt und uns diese Geborgenheit und diese Sicherheit gibt, sodass wirklich immer mehr von seinem Strom durch uns fließen kann. Auch im turbulenten Fahrwasser sind wir immer noch sicher und geborgen. Auch dann, wenn es manchmal ein bisschen ruckelt oder dies oder jenes oder wir nicht mehr wissen, wie es ist, sind wir sicher in ihm geborgen, weil im Strom offenbart sich uns die Vaterliebe Gottes. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für den wunderbaren Strom. Wir danken dir, Herr, dass der Strom immer stärker wird, Herr. Und wir danken dir, dass gleichzeitig während der Strom immer stärker wird, Herr, die Offenbarung der Vaterliebe Gottes immer stärker in uns wird, Herr. Die Sicherheit, die Geborgenheit, die Gewissheit, wir sind die Lieblinge des Vaters. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir müssen nicht mehr irgendwo umherflattern, wir müssen nicht mehr irgendwo umher suchen nach irgendeiner Sicherheit oder nach irgendeinem festen Fundament, sondern wir sind in der Tiefe geborgen in deiner Vaterliebe, Herr. In dem Schutz und in der Geborgenheit deiner Vaterliebe. Halleluja, Halleluja. Komm, streck dich einfach nochmal aus zum Schluss. Vater, wir danken dir, Herr, dass du uns noch tiefer durchdringst, Herr, mit diesem Bewusstsein, Herr, dass alle Tage unseres Lebens noch tiefer erfüllt sind von dieser tiefen, innersten Gewissheit. Der Vater liebt uns, seine Liebe ist mit uns. Wir können uns freuen in ihm, Halleluja, weil wir wissen, nichts und niemand kann uns schaden, weil wir wissen, die feste Burg steht unüberwindlich und das ist die Burg der Vaterliebe Gottes um uns herum, Herr. Wie ein Kind an der Brust seiner Mutter sind wir geborgen in ihm. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, dass es uns immer tiefer bewusst wird, Herr, und dass jeder Rest von weisem Geist immer mehr von uns verschwindet und aus unserem Leben heraus verschwindet, Herr. Wir danken dir, Vater, dass wir immer mehr als deine Kinder zur Ruhe kommen, Herr. Halleluja. Gesättigt, erfüllt, voller Frieden, oh, voller Sicherheit, voller Geborgenheit. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Auch heute Abend machen wir dir das Angebot am Schluss, wenn wir die Sammlung eingenommen haben, die Ansagen gegeben haben. Wenn irgendjemand spürt, einfach da ist noch irgendwas, wo du gemerkt hast, oh, da meldet sich noch der Waisengeist bei mir und da möchte ich einfach noch Befreiung haben, dann lass einfach für dich beten von einem von uns, von Mitarbeitern, wo du einfach Vertrauen hast. Lass einfach für dich beten und die Vaterliebe Gottes wird tiefer durchdringen und wird jeden Rest von Waisengeist aus deiner Seele rausspülen. Und wir werden immer mehr wirklich als diese Söhne und Töchter im Strom der Vaterliebe Gottes offenbar stehen und die Welt sieht immer mehr, wow, die sind im stärksten Strom unterwegs und gleichzeitig im tiefsten Frieden. Halleluja. Also das ist unser Leben. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus.